Nur ein kleines, erstauntes Lächeln lag auf Atreus Lippen, als er in das Spiegelbild hineinging. Er war ein wenig verwundert, dass ihm so leicht gelingen sollte, was anderen unüberwindlich schwer geschienen hatte. Doch während er hindurchging, fühlte er ein seltsames, prickelndes Erschauern, und er ahnte nicht, was in Wahrheit mit ihm geschehen war. Als er nämlich auf der anderen Seite des Zauberspiegeltors stand, da hatte er jede Erinnerung an sich selbst, an sein bisheriges Leben, an seine Ziele und Absichten vergessen. Er wusste nichts mehr von der großen Suche, die ihn hierher geführt hatte, und kannte nicht einmal mehr seinen eigenen Namen. Vor sich, nur wenige Schritte entfernt, sah er das ohne Schlüsseltor, das herrlich kupferfarben schimmerte, doch eigentlich nur eine gewöhnliche Pforte war. Doch Atreus erinnerte sich nicht daran, dass er vorgehabt hatte, hindurchzugehen, um ins südliche Orakel zu kommen. Er wandte sich vielmehr wieder dem runden Zauberspiegeltor zu und betrachtete dessen Rückseite einige Zeit, ohne zu begreifen, was es bedeuten solle. Er beschloss, fortzugehen. »Nein, nein, nicht fortgehen«, sagte Bastian laut. »Kehr um, Atreo, du musst durch das Ohne-Schlüsseltor«, wandte sich dann aber doch wieder dem Ohne-Schlüsseltor zu. Er wollte noch einmal den kupfernen Schimmer betrachten. So stand er vor der Pforte, neigte sich nach links und nach rechts und freute sich. Er strich zärtlich über das seltsame Material. Es fühlte sich warm und sogar lebendig an. Und die Tür öffnete sich einen Spalt. Atreus sah einen langen Gang, den unzählige mächtige Säulen bildeten. Ein ganzer Wald von Säulen. Doch keine von diesen Säulen trug ein Dach. Darüber war der Nachthimmel zu sehen. Atreus trat durch die Pforte und blickte voll Staunen umher. Hinter ihm fiel die Tür ins Schloss.